Warum heiligen wir im Neuen Bund den Sonntag anstatt des Sabbats? Der Sonntag, der Tag des Herrn, wurde anstelle des Sabbats eingeführt, weil an einem solchen Tag unser Herr Jesus Christus auferstanden ist. Im Wesentlichen ist der Tag der Auferstehung natürlich auch der Tag von Pfingsten. Auch hinzusetzen, wie es manchmal im Katechismus heißt. Aber jedenfalls alle Praktiken der Kirche, dass man vom Samstagabend, vom Vorabend des Sonntags bis zum Sonntagabend den Engel des Herrn stehend betet, das Jahr hindurch, oder Aspergesmäh, oder Vidiakum in der Osterzeit, das vor der Hauptmesse in der Pfarrei stattfindet, Austeilung des Weihwassers, Erinnerung an die Taufe, ja, die eben an den Tag der Auferstehung erinnert, dem Tag der Auferstehung verbunden ist, Ostern.